die Gefährten fragten, was ist denn der versteckte Schirk? Dann sagte der Prophet, er erwiderte, dass der Mann zum Gebet kommt, um sein Gebet zu verrichten. Und dann, weil ihm sein Bruder dabei zuschaut, weil er merkt, dass ihm dabei jemand zuschaut, verschönert er sein Gebet oder verlängert er sein Gebet, damit er dann von diesem gelobt wird oder gemocht wird. In einem anderen Hadith von Mahmud ibn Labib radiallahu anhu, auch bei Ibn Hibban und Ahmed, in einem authentischen Hadith auch, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, wovor ich mich am meisten um euch fürchte, ist Ash-Shirk al-Asghar, der kleine Schirk, die kleine Götzendienerei. Und was ist Ash-Shirk al-Asghar, fragten sie. Er sagte, Ar-Riya, dass man yani, diese Taten macht, dass man diese Götzendienerei, ja, du diese kleine Götzendienerei macht, dass man damit auch Augendienerei praktiziert. Ja? Dass man eine Tat macht, um von den Menschen gesehen und gelobt zu werden. Wenn jetzt der eine oder andere hört, das ist kleine Götzendienerei, so glaubt er vielleicht, klein bedeutet klein, wenig, also nicht so schlimm. Liebe Geschwister, wir müssen wissen, dass Götzendienerei der Kopf und der Gipfel von allen üblen Sachen ist. Und das Schlimmste, was es hier auf dieser Erde gibt, die schlimmste und größte Sünde, die man machen kann, ist die Götzendienerei, Schirk. Und deswegen ist es auch, wenn es ein Klein davor steht, heißt es nicht, dass es klein ist. Die Gelehrten sagen, dass der kleine Schirk, den man macht, die kleine Götzendienerei, wie diese zum Beispiel, ist schlimmer als Alkohol zu trinken, ist schlimmer als zu lügen, ist schlimmer als Unzucht zu begehen oder ist schlimmer als zu klauen und zu lästern und sogar mit Unrecht zu töten. Warum? Weil Allah Azza wa Jal die Götzendienerei als die Tat ansieht, die er niemals verzeiht, wenn derjenige nicht Reue begeht und zu Allah zurückkehrt. Und die große Götzendienerei ist ja dann so, dass man ein Ungläubiger ist. Man ist Käfer. Und die kleine Götzendienerei sind dann solche Taten, zum Beispiel wie diese, worüber wir heute sprechen, nur dass derjenige dann, wenn er ein wahrer Gläubiger ist, dass er trotzdem ein Muslim ist, nur dass seine Taten, dass er in dem Sinne erstmal damit sündigt und zum Zweiten auch, dass diese Taten alle, die er so verrichtet, auch zunichte gemacht werden. Dass diese Taten bei Allah Azza wa Jal keinen Wert haben. Diese gefährliche Krankheit, die alle Taten zunichte macht, liebe Geschwister, und bringt den Zorn von Allah, von unserem gewaltigen Schöpfer mit sich, ist eine ähnliche Tat wie die zum Beispiel von den Politikern. Ja? Wenn gerade die Wahlen sind, was machen die? Die kommen und erzählen Märchen, die zeigen sich von ihrer besten Seite, ja? Die zeigen, was sie für einen schönen Charakter haben, was sie für ein schönes Familienleben haben, lassen sich mit Frau und Kindern in einem Park filmen und tun so, als wären sie großzügig und erzählen den Leuten irgendwie das Blaue vom Himmel und am Ende erfüllen sie nichts. Warum? Sie wollten gerade in diesem Moment den Lob und dass die Leute sie in diesem Moment lieben und mögen, damit sie ihre Stimmen abgeben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran in Surat Al-Kahf, die Höhle, sagt in der letzten Ayah, was nun denjenigen angeht, der auf die Begegnung Allahs hofft, der soll rechtschaffene Taten machen und soll in der Anbetung seines Herrn ihm nichts beigesellen. Das zeigt uns, yani, diese Tatsache, die wir hier lernen, dass wir, inshallah, bei unseren Taten versuchen müssen, aufrichtig zu sein. In einer anderen Ayah sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Bayyinah, sagt Allah, und ihnen wurde nichts anderes befohlen, außer, dass sie ihren Herrn, dass sie Allah mit Aufrichtigkeit anbeten, ihm alleine anbeten. In einer anderen Ayah wird dies auch sehr deutlich klar. In Surat Al-Ma'un, im letzten Kapitel des Korans, sagt Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Ma'un, فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ. فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ wird übersetzt von in den Tafsir-Büchern, in den Erläuterungen des Koran, zweierlei. Zum einen wird gesagt, wehe denjenigen, die beten. Allah Azza wa Jalla sagt, wehe den Betenden. Welche? Warum wehe? Das sind die, die beten. Nein, wehe den Betenden, die in ihren Gebeten nachlässig sind, die dabei nur gesehen werden wollen. Das ist Ar-Riya, das ist unser Thema, worüber wir heute sprechen, unsere liebe Geschwister. Und Allah sagt in dieser Ayah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Wehe denjenigen, die in ihren Gebeten nachlässig sind, die dabei nur gesehen werden wollen. In einer anderen, in der zweiten Interpretation dieses Verses heißt dieses Wort فَوَيْلٌ, Wail ist ein Fluss aus Feuer in der Hölle. Ja, für diejenigen, die in ihren Gebeten nachlässig sind und diejenigen, die dabei nur gesehen werden wollen. So ist die Tat, die aufrichtig nur für Allah ist, gewaltig. Auch wenn sie bei den Menschen als sehr klein und gesehen wird oder verachtet wird. Zum Beispiel, wenn einer eine ganz kleine, ein Cent spenden würde oder ein Euro. Manche Leute würden dann sagen, guck mal, aber diese Tat, wenn sie mit Aufrichtigkeit, wenn derjenige, der diese Tat oder diese Spende macht, wenn der das aufrichtig macht für Allah alleine, um die Belohnung von Allah zu bekommen, so ist das bei Allah eine sehr große Tat. Und derjenige, der eine sehr, sehr große Tat erbringt, eine sehr, sehr große Summe spendet, eine sehr, sehr schöne Sache macht, aber er hat den Augen gedient, den Augen und anderer Menschen gedient, indem er ihr Lob und eine bestimmte Position wollte, so ist sie bei Allah verachtet und zählt bei Allah überhaupt nicht, auch wenn sie bei den Menschen so groß gesehen wird, liebe Geschwister. Und das macht uns natürlich auch der Hadith von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ganz klar. Im Hadith von Umar ibn al-Khattab, der auch überliefert wird von Bukhari und Muslim, also in dieser authentischen Überlieferung, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat, die Taten sind entsprechend der Absichten. Wa inna li kulli imri'in ma nawa, und jeder wird das bekommen, was er beabsichtigt hat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wessen Auswanderung für Allah und seinen Gesandten waren, so ist seine Auswanderung, von diesem ist die Auswanderung zu Allah und seinen Gesandten. Und wer und wessen, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَّا مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Und derjenige, der seine Auswanderung machte zum Diesseitigen, zu Vermögen, zu Geld oder zu einer Frau, um sie zu heiraten, so war seine Auswanderung für das, wofür er ausgereist ist. In einem anderen Hadith von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu berichtet, dass ein Beduine einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und dieser Hadith ist auch bei Bukhari und Muslim. Er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn. Er sagte, was sagst du über einen, oder was sagt man über einen Mann, der kämpft? Er kämpft auf dem Wege Allahs. Er riskiert sein Leben. Er kämpft, damit er danach dafür geehrt wird und dass er in Erinnerung bleibt bei den Menschen. Was sagst du über diesen Mann? Und über einen Mann, der kämpft wegen der Kriegsbeute und einen Mann, der kämpft wegen des Lohns und einen Mann kämpft wegen seinem Nationalismus, wegen seiner Flagge, wegen seinem Land. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der kämpft, damit das Wort Allahs das Höchste ist, das ist der Kampf für Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, in einem ähnlichen Hadith bei Nasa'i und Ibn Majah, dass ein Mann kam und den Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, was sagst du über einen Mann, der kämpft, um Lohn zu bekommen bei Allah, aber gleichzeitig will er auch in Erinnerung der Menschen bleiben als Kämpfer und als Held. Was sagst du über diesen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, Allah wird nichts von seiner Tat akzeptieren. Er wird nichts von seiner Tat akzeptieren, denn Allah nimmt nur die Taten an, die für ihn aufrichtig alleine waren. In einer anderen Überlieferung, die wirklich sehr furchterregend ist, liebe Geschwister, auch authentisch bei Imam Muslim, von Imam Muslim überliefert, von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der erste Mensch, der befragt wird, der am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, wird ein Märtyrer sein. Ein Märtyrer, der für uns aussieht, als hätte er die höchste Stufe im Paradies. Er wird gefragt von Allah. Allah Azza wa Jalla wird ihm als erstes seine Gaben auferzählen. Aufzählen, dass er ihm Kraft gegeben hat, dass er ihm Mut gegeben hat, dass er ihm Gesundheit gegeben hat und so weiter. Und dieser wird diese Gaben anerkennen. Und dann wird Allah ihm sagen, was hast du mit meinen Gaben, die ich dir gab, gemacht? Er wird sagen, ja Allah, ich habe gekämpft und gekämpft, bis ich getötet wurde für dich. Was wird ihm Allah sagen an diesem Tag? Allah wird ihm an diesem Tag sagen, du lügst. Allah, der Erhabene, wird zu ihm sagen, du lügst. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, du bist mutig und du bist ein Held. Und dann wird dieserjenige kommen, auf sein Gesicht gezogen und in die Hölle geworfen. Ein Mann, der hat sein Leben riskiert. Er hat gekämpft und geblutet und ist gestorben. Und am Ende wird er in die Hölle geworfen, liebe Geschwister. Warum? Weil diese Sache, die wir heute besprechen, sein Herz, diese Krankheit hat sein Herz gefüllt. Er wollte bei den Menschen gelobt werden, als Held und als Mutiger. Der zweite wird sein ein Gelehrter, ein Koranlehrer. Ja? Und der wird von Allah Azza wa Jalla gefragt, ein Gelehrter. Und was für eine große Stufe haben Gelehrte in unserem Glauben, liebe Geschwister. Er wird gefragt von Allah und er wird ihm als erstes die Gaben aufzählen, dass er ihm das Wissen gegeben hat und dass er ihm das Wissen über den Koran und das Wissen im Islam gegeben hat. Und dann wird Allah ihn fragen, was hast du mit meinen Gaben gemacht, mein Diener? Dann wird dieser sagen, ja Allah, ich habe den Koran gelernt und gelehrt und ich habe den Menschen das Wissen weitergegeben. Und Allah wird ihm sagen, du lügst. Allah wird ihm sagen, du lügst. Du hast dies getan, damit die Leute dich loben, dass du ein Gelehrter bist, dass du ein Wissender bist. Und dann wird er auf sein Gesicht gezogen und in die Hölle reingeworfen, liebe Geschwister. Und der dritte wird sein, einer, der sehr, sehr reich war, dem Allah viel an Vermögen gegeben hat und der, egal wo es eine Situation, wo er eine Situation fand, um oder eine Möglichkeit fand, um zu spenden, hat er gespendet. Und hat hier vielleicht ein Waisenhaus gegründet und hat eine Moschee gebaut und hat gespendet für die Armen und für die Blinden und für die Kranken und hat überall gespendet. Und Allah wird ihm dann seine Gaben aufzählen, dass er ihm Vermögen gegeben hat. Und dann wird ihm Allah fragen, was hast du mit meinen Gaben gemacht, mein Diener? Und dieser wird antworten, ja Allah, ich habe überall gespendet, wo ich nur konnte, deinetwegen. Und Allah wird zu ihm sagen, du lügst, du hast gespendet, damit die Leute sagen, du bist großzügig und gutmütig. Dafür hast du gespendet. Er wird ihm sagen, du lügst. Und dann wird er auf sein Gesicht gezogen und in die Hölle reingeworfen. Und in einer anderen ähnlichen Belieferung heißt es, dass diese drei Arten von Menschen, dass das Höllenfeuer mit ihnen angezündet wird. Und das sind die mit denen angefangen wird, die Menschen, die verbrannt werden und bestraft werden, das werden die drei Ersten sein. Deswegen, liebe Geschwister, ihr seht, dass auch wenn man die besten Taten im Islam bringt, wenn sie vermischt werden mit der Augendienerei, mit dem Wohlwollen, wenn man das Wohlwollen der Menschen will und das, den Lob von den Menschen will, dass alle diese Taten zunichte werden, selbst wenn es die besten Taten im Islam sind und derjenige am Ende in der Hölle schmoren und bestraft wird. Eine weitere Sache, die ich euch nahebringen wollte, ist, dass es natürlich auch die größte Art von Riya gibt und die größte Art von der Augendienerei und die schlimmste ist, dass einer allgemein mit seinem Islam den Menschen die Augen der Menschen und den Lob von den Menschen haben will. Ja? Und zwar, dass er nach außen hin zeigt, ich bin ein Moslem, ich bin ein Gläubiger Und deshalb sehen wir leider heute oft, dass viele kommen gerne irgendwie und wollen gerne das Glaubensbekenntnis sprechen vor den Menschen in einem Saal oder in einem oder im Internet, und dann, dass sie dann gelobt werden von den Muslimen oder allgemein von Bekannten. Und das, liebe Geschwister, wenn derjenige, der nach außen hin zeigen will und den Lob von den Menschen haben will, dass er überhaupt Muslim ist, aber in seinem Herzen kein Islam ist und kein Glaube an Allah und seinen Gesandten und an sein Buch. Und egal für wen man das macht, egal ob es für die eine Frau ist oder für die Familie oder für die Bekannten oder Freunde oder wen auch immer, derjenige, der diese Tat begeht, der ist ein Ungläubiger und dieser ist ein Heuchler, weil er zeigt nach außen hin den Islam und in seinem Herzen ist kein Gramm Islam. Deswegen ist diese die gefährlichste Art von der Augendienerei, von Ar-Riya, dass man den Islam nach außen hin zeigt, aber von Herzen gar nicht an Allah glaubt. So wie Allah im Koran in Surat Al-Munafiqun spricht, in dem Allah Azza wa Jal ungefähr in der deutschen Bedeutung sagt, wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du in Wahrheit der Gesandte Allahs bist. Und Allah weiß, dass du in Wahrheit sein Gesandter bist, jedoch Allah bezeugt, dass die Heuchler gewisslich Lügner sind. Sie lügen in dieser Sache. Sie lügen in dieser Sache. Sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie sagten, ja, du bist der Gesandte Allahs, wir glauben an dich. Du bist der Gesandte Allahs. Aber sie haben nur gelogen, sie wollten nur täuschen. Und diese ist die schlimmste Tat von Ar-Riya. Und derjenige, der diese Sache macht, ist ein Ungläubiger und wird für die aller Ewigkeit in der Hölle bleiben und niemals wieder rauskommen. Noch eine wichtige Sache, und zwar, wenn ein Gläubiger, ein echter Gläubiger, ja, der in seinem Herzen voller Iman ist, also voller Glaube ist, ja, wenn der Taten macht, die aufrichtig sind, nur für Allah, ja, und danach wird er von den Menschen gelobt und geliebt, das ist kein Problem. Wenn aber ein echter Gläubiger, einer, der dessen Iman, dessen Herz voller Glaube ist, voller Iman ist, seine Taten mit Augendienerei vermischt, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Diese Taten sind 100% zunichte und nicht gültig. Und das macht ein Hadith deutlich, da der Prophet sagte, dass Allah sagt, in dem Hadith Qudusi, dass Allah sagt, ich bin der Reichste. Und ich bin der Reichste, wenn mir einer beigesellt, so lasse ich diesenjenigen mit dem, für den er beigesellt hat. Ich lasse ihn und seine Beigesellung. Ich lasse ihn und seine Götzendienerei. Und in einer ähnlichen Überlieferung sagt der Prophet, dass Allah sagt, ich lasse ihn und mit seiner Götzendienerei und ich bin von diesem Gottesdienst losgesagt. Der Prophet sagte in einer Überlieferung von Imam Muslim, von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, dass ein Mann macht gute Taten. Dass ein Mann gute Taten macht, damit, dann wird er von den Menschen geliebt und gelobt. Der Prophet ﷺ sagte, dies ist die frohe Botschaft für den Gläubigen. Aber was ist die Voraussetzung? Yani ein Mann macht gute Taten. Er macht gute Taten und die sind aufrichtig nur für Allah. Er möchte nicht von den Menschen gelobt werden. Er macht dies nur für Allah Azza wa Jal. Und danach wird er von den Menschen gelobt und geliebt. Dann hat der Prophet erwidert, dies ist die frohe Botschaft, die den Gläubigen ereilt. Ja, also dies ist eine schöne Sache. Und das macht uns auch ein anderer Hadith deutlich, von Imam, von Bukhari und Muslim überliefert, von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sagte, dass wenn Allah seinen Diener liebt, dann ruft er Jibril. Jibril ist der höchste und der beste der Engel, Gabriel alayhi salam. Er ruft ihn. Allah ruft seinen Engel, seinen höchsten und besten Engel, Gabriel, Jibril alayhi salam. Er ruft ihn und er befiehlt ihm, diesen Menschen zu lieben, einen Menschen zu lieben, der so und so heißt. Und dann geht Jibril zu den Leuten des Himmels, zu den Engeln, zu den Bewohnern des Himmels und er befiehlt ihnen, er sagt zu ihnen, Allah liebt den so und so. So liebt ihn. Und dann werden sie ihn alle lieben und dann wird dieser auch hier auf der Erde gemocht und geliebt. Ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert in einem anderen Hadith, überliefert von Imam Muslim, dass keiner ins Paradies gehen wird, der ein Stäubchen Korn im Hochmut in seinem Herzen hat. Da sagte ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ja, oh Gesandter Allahs, aber der Mann möchte gerne schöne Kleidung haben und schöne Schuhe tragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, dass das nicht Hochmut ist. Es ist kein Hochmut und es ist nicht damit unbedingt gesagt, dass wenn man schöne Kleidung hat, ein schönes Auto fährt, dass man gleichzeitig auch Hochmut hat und dass man dann protzen will und angeben will. Eine Sache, die uns auch zeigt, wie gefährlich diese Sache ist, ist, dass Abu Bakr einmal zum Propheten kam und ihm sagte, dass er sich fürchtet vor dieser Augendienerei. Und der Prophet brachte ihm eine schöne Dua bei, ein schönes Bittgebet, in dem er sagte: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah, ich suche bei dir Zuflucht, dass ich dir beigeselle in den Taten, die ich kenne, und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß, für das, was ich unbeabsichtigt mache. Liebe Geschwister, ihr müsst wissen, dass wenn euch alle Menschen tadeln, wenn alle Menschen oder du, wenn alle Menschen, du musst wissen, dass wenn alle Menschen, die gesamte Menschheit dich hasst und dich tadelt, dass es dir nicht schaden wird, wenn du nah zu Allah bist, wenn du ganz nah bei Allah bist. Und genauso andersrum, wenn alle Menschen dich loben, wenn alle Menschen dich lieben, so wird dir das keinen Nutzen bringen, wenn du weit entfernt bist von deinem Schöpfer. Wie muss man versuchen, diese Tat zu praktizieren und dass man yani Al-Ikhlas hat, Aufrichtigkeit und alle Taten für Allah macht? Diese Sache ist einfach nur wichtig, dass man dieses Bittgebet immer wieder macht, jeden Tag macht, was wir gerade, dieses Gebet, das wir gerade rezitiert haben oder gesprochen haben. Eine andere Sache, dass man die Taten, die man verstecken kann, versucht zu verstecken. So hat einer der Rechtschaffenen von den ersten drei Generationen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat 25 Jahre lang gefastet, ohne dass es seine Familie und seine Arbeitskollegen gewusst haben. Wie hat er das gemacht? Er ist jeden Morgen vom Haus gegangen und hat seine Nahrung mitgenommen und hat so sozusagen, seine Familie hat gedacht, er wird immer essen. Und bei der Arbeit hat er immer dann so getan, als würde er bei der Mittagspause weggehen und essen gehen. Und dabei ist er einfach weggegangen und hat dieses Essen gespendet und hat immer gefastet. Und hat dieses 25 Jahre lang versteckt gemacht, sodass es keiner sehen konnte und wissen konnte. Was auch wichtig ist, dass man das weiß, und zwar, dass diese Gedanken kommen. Und der Satan, der verfluchte Satan, versucht uns immer dazu zu bringen, schlechte Taten zu machen und unsere Taten zunichte zu machen. Deswegen kommt er uns manchmal mit diesen Gedanken, dass wenn man gerade im Gebet ist, dass man gerade, wenn man spenden will, wenn man gerade eine schöne Tat macht, kommt er dir und sagt dir, ja, guck mal, du wirst gerade gesehen von den anderen. Und man hat diese Gedanken, die spielen sich bei einem ab. So ist es wichtig, liebe Geschwister, dass man in diesem Moment einfach nur dagegen kämpft und dass man von vornherein, wenn man eine Tat macht oder auch eine Sache sprechen will, also man kann auch diese Augendienerei machen, indem man Sachen sagt, um gelobt zu werden und gemocht zu werden bei den Menschen. So ist einfach nur wichtig, dass man, bevor man etwas sagt, bevor man etwas macht, eine aufrichtige Absicht hat für Allah alleine. Und جزاكم الله خير وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Habe ich etwas Gutes und Richtiges gesagt, so war es nur von Allah alleine. Habe ich einen Fehler gemacht oder etwas vergessen oder etwas Schlechtes gesagt, dann war es nur von mir und von Satan. Und بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.